Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. We are still going to continue with Christ's word. Christ's word. Amen. Amen. The word of Christ. Das Wort von Christus. It's not word. Also, word. The Welt. Also die Welt von Christus. Praise the Lord. We are to know His own word. Wir sollten seine eigene Welt kennen. And you are to know that there are two worlds. Und du solltest wissen, dass es zwei Welten gibt. The natural world and the supernatural world. Die natürliche und die übernatürliche Welt. Coming to Christ is not coming to the natural world. Wenn man zu Christus kommt, dann kommt man nicht in die natürliche Welt. Coming to Christ is leaving the natural world and coming to the supernatural world. Wenn man in Christus ist, dann verlässt man diese natürliche Welt und kommt in die übernatürliche Welt. Amen. Amen. Jesus said, to worship God, you have to worship Him in truth and in spirit. Jesus hat gesagt, and that's supernatural. Jesus hat gesagt, wenn wir Gott dienen und ehren wollen, dann müssen wir ihn in Wahrheit dienen. Das ist das Übernatürliche. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. And this supernatural world of Christ. Und diese übernatürliche Welt. There are lots of things to learn there. Man kann so viele Dinge dort lernen. You see, without knowing what is there. Aber wenn du nicht weißt, was dort ist. You will live the natural life. You will live the natural life there. And it can never work. Wirst du trotzdem noch das natürliche Leben leben? Amen. Und das funktioniert nicht. It is like if you born a baby into this world. Zum Beispiel, wenn du ein Kind geboren hast. You know, that baby is going to learn. Das Baby wird alles lernen. And it's going to grow. Und wachsen. It's going to learn how to eat, how to drink, how to suck milk, the mother's breast, everything. You know, to grow also. We have to learn. Amen. Er wird alles lernen. Er wird selbst das Essen, das Trinken und so weiter. Die Basics wird er alle lernen. And that is why when we are born into Christ's world. Und deswegen, wenn wir in der Welt von Christus geboren wurden, everything. Lernen wir alles neu. How to speak. Selbst wie wir reden. Praise the Lord. Halleluja. We are to learn everything. Dann what to alles, value. Was wir wertschätzen sollen. You know, what to value. Our motive. Unser Motiv. And you know everything. Alles lernen wir neu. Just like a baby have to learn everything. So wie ein Baby alles neu lernen muss, müssen wir es auch tun. Because the world that you are newly born into is another world entirely. Denn die Welt, in der du geboren wurdest, ist eine gänzlich andere Welt. It is not just a prayer of I am born again. Es ist nicht nur einfach ein Gebet, dass du jetzt wiedergeboren bist. Amen. And that's why allowed, you know, they are born again, but they are stuck. Aber so viele sind wiedergeboren und irgendwo stecken geblieben. You know, they don't know the next. Sie wissen nicht, was als nächstes kommt. What is it? Aber was ist es denn? Why is our life not better than their life? Warum ist unser Leben nicht anders als das? Why are things not working for us? Warum more than is working for them? Warum funktioniert das Leben für uns nicht irgendwie anders als bei den anderen? You know, we keep on comparing ourselves to them. Und dann vergleichen wir uns mit ihnen. We see what is happening to them. Denn wir sehen, was mit ihnen and we are seeing what is happening to us. Und wir sehen, was mit uns and passiert. We compare it to which is good, which is more better. Und wir vergleichen uns und schauen an, wer von uns sozusagen besser ist. This is not what man call good. Aber es geht nicht darum, was der Mensch als this gut is what Christ call good. Sondern was Christus als gut bezeichnet. Oh, Daddy. Praise the Lord. Today we will go into rest. Heute sprechen wir über die Ruhe. And how to rest until you know the facts, the spiritual fact, Christ's fact, and the natural fact, you can never rest. Erst wenn wir die geistlichen Tatsachen und die natürlichen Tatsachen erkannt haben, wissen wir, wie wir in diese Ruhe eingehen können. There is the natural fact. Es gibt die natürliche Tatsache. There is the supernatural fact. Und es gibt die übernatürliche Tatsache. Both are facts. Beide sind Tatsachen. You choose which of them you are to believe. Aber du entscheidest, was du davon glaubst. Our fact is Christ's fact. Unsere Tatsache is what Christ called our fact. Ist das, was Christus Tatsache nennt. That their fact does not belong to us. What do you call fact? Das, was sie Tatsache nennen, ist nicht unsere Tatsache. It is what heaven calls fact that belongs to us. Das, was der Himmel Tatsache nennt, das nennen wir Tatsache. You know, if I quickly make this example, we will go there later. Joseph zum Beispiel. He was very poor. Er war sehr arm. It was a fact. Es war eine Tatsache. That is the natural fact. Eine natürliche Tatsache. But he was a prosperous man and it was a fact too. Aber es war auch eine Tatsache, dass er ein wohlhabender Mensch war. The Bible called him a prosperous man. Die Bibel nennt ihn einen wohlhabenden Menschen. That is heavenly fact. Das ist eine himmlische Tatsache. It is not saying it to become it. Und das sagt man nicht, damit es so ist. It is what it is. Man sagt es, weil es so ist. Praise the Lord. Halleluja. Your fact is the natural fact. Diese Tatsache ist die natürliche Tatsache. That is being controlled by five senses. Die kontrolliert wird durch die fünf Sinne. And Satan. Den Teufel. He's being controlled by five senses and Satan. Die durch die fünf Sinne und der Teufel kontrolliert wird. Die natürliche Tatsache. Amen. Amen. Your fact is the natural state of things. Ihre Tatsache ist das Natürliche, so wie die Sachen eben sind. You see, it is the present state of things. Wie die Sachen eben jetzt in der Gegenwart aussehen. In the natural world. In der natürlichen Welt. And it is being controlled by five senses. Und das wird durch die fünf Sinne kontrolliert. Our fact is the supernatural fact. Aber unsere Tatsache ist die übernatürliche Tatsache. That you have to have the eyes of faith to be able to see it. Und du brauchst die Augen des Glaubens, um das... um daran festzuhalten. He said, Jesus opened your eyes. Jesus hat ihnen die Augen geöffnet. You know, you have eyes before. Du hattest vorher Augen. Praise the Lord. Halleluja. He said, those who have ears, let them hear. Die Ohren haben, sollen hören. You know, everybody have ears. Jeder hat Ohren. There is the supernatural ears. Es gibt das übernatürliche Ohr. Supernatural eyes. Die übernatürlichen Augen, mit denen wir sehen. The eyes of faith. Die Augen des Glaubens. To believe. What the natural man cannot believe. Um das zu glauben, was der natürliche Mensch nicht glauben kann. Praise the Lord. Halleluja. Our fact is the supernatural state of things. Unsere Tatsache ist übernatürlich. The supernatural state of things. Übernatürliche Bedingungen. It is not confessing it to become it. Und es ist nicht wie ein Zauberspruch, den man immer wieder sagt und sagt, damit es irgendwann so ist, sondern man sagt es, weil es eben schon so ist. It is, you say it because that is what it is. Can somebody get it? Amen. Amen. You don't confess rain and it now rain. Du sagst nicht die ganze Zeit, es soll regnen, und auf einmal fängt es an zu regnen. For example. Weshalb benutzt du einen Regenschirm? You know, I use umbrella because there is the rain is raining. Ich benutze einen Regenschirm, weil es regnet. Yeah, I don't use umbrella so that it will rain. Ich benutze keinen Regenschirm, damit you es don't regnet. Confess so that it happen. Du sagst die Sachen nicht, damit you sie passieren. Because that is what it is. Du it sagst is sie, weil sie that's so sind. What faith is. Und das ist der Glaube. Of things not seen. Eine Tatsache von Dingen, who die man nicht sehen it? Kann. It is not, you know, people say after saying it, that's not faith. Leute sagen, ja, sag es einfach so oft wie möglich und irgendwann ist es dann so. Praise the Lord. Halleluja. And if we know our facts, und wenn wir unsere Tatsachen kennen, if we believe our facts, und wenn unsere Tatsache glauben, werden wir uns auch ausruhen können. We'll never be punished. Dann werden wir uns keine Sorgen machen. Elijah hatte keine Sorgen. Er wusste, woran er glaubt. Er kannte seine Tatsachen. More than what he can und er wusste, dass sie realer sind als das, was er vor sich sieht. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Our fact is that is our present state of things. Unsere Tatsache ist die die natürliche Gegenwart. Our present state of things. Wie die Dinge jetzt sind. That is That is be controlled by belief. Und es wird durch den Glauben kontrolliert. Das wird durch Christus kontrolliert. You know, that is not being controlled by five senses. Es wird nicht durch unsere fünf Sinne kontrolliert. Das ist unsere Tatsache. With five senses, it's impossible for you to believe it. Denn mit unseren fünf Sinnen ist es unmöglich, das zu glauben. You know, Joseph as a prosperous man, it's impossible. Josef zum Beispiel als zu glauben, dass er ein wohlhabender Mensch ist, ist unmöglich. You know, nothing. Weil er nichts hatte. Oh, Daddy. Ah. You know, you have to live, you know. You grow out of five senses. Du wächst aus den fünf Sinnen raus. Praise the Lord. Halleluja. You know, Christ is the author and the finisher of our faith. Christus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. He is the author and the finisher of our faith. Er ist der Anfänger und Vollender unserer Tatsachen. It is so real. Die sind wahrhaftig. Our faith is so real. Unsere Tatsachen sind wahrhaftig. And there's nothing like five senses there. Und da zählen die fünf Sinne nicht. With five senses, our facts means no sense. Weil mit den fünf Sinnen no macht unsere Tatsache keinen Sinn. No sense. Sie ist sinnlos. You know, you can count the Syrian army. Weil man konnte die syrische Armee nobody sehen. Can count. Aber you can't see. Keiner konnte die Engel zählen. No one can. You know, with natural. Mit dem Natürlichen kann niemand das sehen. Coming to Christ. Zu Christus kommen. Five senses can never work. Da funktionieren deine fünf Sinne nicht. Christ's world doesn't make any sense. Weil die Welt von Christus macht keinen Sinn. Common sense is not common there. You can't ever use common sense. Du kannst nicht Logik benutzen, um dort zu leben. 1 plus 1 can mean 1,200. 1 plus 1 kann nur 1,000 bedeuten. It's not 2. Es ist nicht 2. In the natural world is 2. In der natürlichen Welt ist es 2. In Christ's world. Aber in der Welt von Christus kann es alles bedeuten. What Christ wanted to es kann das, es bedeutet das, was Jesus möchte. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. We must learn how to live by our facts. Wir müssen lernen, wie wir durch unsere Tatsachen leben. And not by their facts. Nicht durch ihre Tatsachen. It is a fact that I don't have any money in my account. Stimmt, ich habe kein Geld auf meinem Konto. It is also a fact that I'm blessed. Es stimmt aber auch, dass ich gesegnet bin. Praise the Lord. Halleluja. It is also a fact that I am a prosperous man. Es ist eine Tatsache, dass ich ein wohlhabender Mensch bin. Amen. Amen. It is a fact that I am sick. Maybe I have pain. Tatsache, dass ich immer noch krank it is also a fact that I am already healed. Das ist auch eine Tatsache, dass ich geheilt bin. It is a fact. Das sind Tatsachen. I don't confess it to be it. Und I ich sage es nicht, damit es so ist, sondern ich sage es, weil es eben so ist. I say it to people why because ich sage that is das what Leuten, it is. Weil es so ist. Elijah said it to the servant. Elijah hat es zu seinem Knecht gesagt. Amen. Amen. You know, if you understand. Christ's wenn du die Welt von Christus verstehst, never be troubled. Dann wirst du auch keine Sorgen you machen. Du wirst dich ausruhen können. Ah, praise the Lord. Halleluja. We ask to stop living by their facts. Wir müssen aufhören, durch ihre Tatsachen zu leben. Their facts. Ihre Tatsachen. He's dead. He's destruction. Sind Tod und Zerstörung. To be carnally minded is fleischlich dead. Gesinnt zu sein, bedeutet to Tod. Be facts, to be their facts minded is dass dead. Man nach den Tatsachen dieser Welt lebt. A carnal mind. Fleischliche Gesinnung. Amen. Amen. You know, things are their facts. Dinge sind ihre Tatsachen. I have a house is my fact. Is their fact. Ihr Besitz ist I have ihre Tatsache. A car. I have, you know, that is their fact. Das ist ihre Tatsache. Our fact is Christ. Und unsere Tatsache ist Jesus Christus. Daddy, thank you. Praise the Lord. Halleluja. I know I have a husband is their fact. Dass sie einen Ehemann haben. I have a children. I have children Kinder is their fact. Das sind ihre Tatsachen. But I have Christ is my fact. Ich habe Christus, das ist meine Tatsache. I pass in the school is their fact. Ich habe in der Schule. We don't go by their fact. Das ist ihre Tatsache, aber es ist nicht unsere Tatsache. Our fact is No matter the result. Unsere Tatsache ist egal, was das Ergebnis ist. Ich bin ein Gewinner. Amen. Amen. Because of the Christ wegen Jesus Christus in mir. He did not tell me, rejoice only when you pass. Er hat nicht gesagt, freu dich nur, wenn du. He said, rejoice always. I said, sondern ich soll mich ständig freuen. Always. Ständig. Egal the result. Egal was das Resultat. Egal what is outside. Egal was da draußen ist. Doesn't matter. Ist egal. You're always a winner. Ich bin immer ein Gewinner und ich bleibe ein Gewinner. Is that not rest? Das ist doch Ruhe. Is there any rest that is bigger than gibt that? Es gibt eine Ruhe, die größer ist als das. That you are going to exam. It doesn't matter if you pass or fail. Du gehst in eine Prüfung rein. Ist egal, ob du bestehst oder nicht bestehst. Oh God, thank you. Amen. Amen. Hebrew 1. Hebrew 11. Let's go to Hebrew 11. Hebräer 11. Praise the Lord. Halleluja. Hebrew 11, verse 1. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He said, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. The things that you cannot see. Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Here talks about our facts that you cannot see. Hier geht es um Tatsachen, die man nicht sehen kann. He did not say that does not exist. Nicht Tatsachen, die nicht existieren. But you cannot see it with your natural eye. Sie existieren, aber du kannst sie mit deinen natürlichen Augen but that sehen. Does not mean it does not exist. Aber es heißt nicht, dass es nicht existiert. And that is, I know, I always use that of hand, washing off your hands. When you come from outside. Ich benutze immer das Beispiel mit den Bakterien. You know, once, you know, the bacteria can be in your hand if you want. You know, you cannot see. There's nothing wrong with your hand. Deine Hände können von außen sauber aussehen, aber da sind trotzdem vielleicht Bakterien dran. Wäschst du deine Hände? Du glaubst an das, was du eben nicht sehen kannst mit deinen physischen Augen. He said it is evidence of things not seen, that it exists. Es existiert. It is evident of things you cannot hear, but it exists. Es ist eine Überzeugung von Dingen, die man nicht hören kann, aber sie sind da. Evidence of things you cannot feel. Und die du nicht fühlen kannst. But it exists. You know, you cannot feel your spirit. Du kannst deinen Geist nicht fühlen. People want to feel their spirit. Leute wollen ihren Geist fühlen. You want to know what is in your spirit, go to the word of God. Wenn du wissen willst, was in deinem Geist ist, gehst du in Gottes Wort, in die Wahrheit. Amen. You want to look at your face. Wenn du dein Gesicht no sehen one willst. Have ever seen his or her face. Noch niemand hat sein eigenes Gesicht gesehen mit seinen eigenen Augen. You just give your eyes to somebody else. Praise the Lord. Hallelujah. What do you do? You go to the mirror. Du gehst immer zu einem Spiegel, damit du das siehst. So also, if you want to know what is in your spirit, genau, also, wenn du wissen willst, was in deinem Geist ist, gehst du zur Wahrheit. Amen. In Gottes Wort. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And you believe what you see there. Und du glaubst an das, was du dort you siehst. You believe what you read there. Du glaubst, was du dort liest. You know your face in the mirror. You believe what you see. Through the mirror. Du glaubst an dein Spiegelbild. You don't believe it. Du glaubst daran, dass du so aussiehst. You know, is the mirror lying? Lügt der Spiegel? It's showing you your face. Dieser Spiegel zeigt dir dein Amen. Gesicht. Amen. You cannot feel it, but it exists. Du kannst es nicht fühlen, aber es existiert. It is like your nationality. You know you cannot feel it. Genau wie deine Nationalität. Du kannst deine Nationalität nicht fühlen. As a German, you cannot even feel it. Du kannst das Deutsche nicht fühlen. I feel like I'm a German. There's nothing like that. Es gibt kein Gefühl. The kingdom of God is a country. Das Königreich Gottes ist ein Land, was du nicht fühlen Amen. Kannst. Amen. You just believe you are there. Du glaubst einfach, dass du da bist. You cannot feel it. That is why feeling cannot work there. That is not I am feeling something. Amen. A lot want to feel it. Viele suchen nach einem Gefühl. Feeling is of five senses. Aber Gefühle gehören auch zu den fünf Sinnen. It is by faith and not by durch den Glauben, nicht durch Gefühle leben. Amen. Amen. You cannot taste it. Du kannst es nicht or smell it. Schmecken oder riechen. Aber es existiert. Even in the natural world, for example. In der natürlichen Welt. You know, they can poison your water without even you knowing that that water is poison because it's still the same color. Man kann dein Wasser vergiften und du merkst es nicht, weil das Wasser immer noch die gleiche Farbe hat. You know, but it doesn't mean there's no poison inside. Aber es heißt nicht, dass da kein Gift drin ist, nur weil du es nicht siehst. You know, with just natural things, you can know that. Amen. Natürliche Beispiele zeigen uns ganz klar, dass es Dinge gibt, die man eben nicht sieht, obwohl sie da sind. You know, something might not even smell. Oder etwas riecht nicht. But it exists. Aber es existiert. You know that. You can not even smell it, but it's there. Du kannst es nicht riechen, aber es ist dennoch da. Ah, I don't want to give an example of that. Amen. Yeah. If we know our facts, wenn wir unsere Tatsachen kennen, believe it, oder an Glauben, we rest. Werden wir uns ausruhen. We will not be worried. Wir werden keine Sorgen machen. Jesus about rest a lot. Jesus spricht sehr oft über das Ausruhen. He talks about rest a lot. Das Ausruhen. The problem with God's children, we das Problem are not uns resting. Gott ist, dass wir uns nicht ausruhen. How to rest is by believing. Wir ruhen uns aus, indem wir glauben. You are believing, you are resting. Wenn du glaubst, dann ruhst du dich aus. You are believing Christ, you are Wenn Christus resting. Glaubst, ruhst du dich aus. It is not you are believing him to do it. Du glaubst ihm nicht, damit er es macht. You believe he's already doing. Du glaubst, dass er es schon getan hat. Amen. Amen. You know Matthew 6, Jesus talked about rest alone. In Matthäus 6 spricht Jesus sehr viel. He said we are not to be worried about what to eat, what to drink, what to, you know, what people are worried about. Wir sollen uns keine Sorgen machen über das, was wir trinken, was wir essen, was wir anziehen sollen. That's Matthew 6 from verse 25. Matthäus 6, 25. Jesus revealed to us how to rest. Jesus offenbart uns, wie wir uns ausruhen. Let's go there a little bit, because we have a lot to cover today. Amen. Amen. Matthew 6. It's very, Matthäus 6. Very popular place. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He said, therefore, from verse 25, I say unto you, take no thought for your life. Don't worry about your life. Sorgt euch schon mal euer Leben. You know, yeah, Jesus is talking about rest. Jesus spricht hier über die Ruhe. You know, he doesn't want you to be worried about anything. Er möchte nicht, dass du dir Sorgen machst über irgendetwas. How can you achieve that? Wie kannst du das erreichen? Not to be worried. Dass du dir keine Sorgen machst, indem du an ihn glaubst. That he is the doer. Dass er der Macher ist und nicht du. You just believe. Du glaubst einfach, it is a done deal. Dass es schon getan ist. And he has given you victory. Dass er dir den Sieg schon gegeben hat. If you have him, wenn du ihn hast in dir. The whole big God. God. One third of you is Christ himself. Ein Drittel von dir ist Christus selbst. If you can remind yourself of that, wenn du dich daran erinnern kannst, it's over with that problem. Es ist vorbei mit diesem Problem. Amen. Amen. Therefore I say unto you, take no thought for your life, what you shall eat or what you shall drink, nor yet for your body, what you shall put on. Is not life more than meat, and the body than raiment? You see everything here, from here to the end. You can read it at home. Amen? Amen. You know, it's telling you, just telling us to rest on me. Alter, sag uns, dass wir uns auf ihn ausruhen sollen. Rest on me. Mach dir keine Gedanken darüber, wen du heiraten wirst. You know, it is a fact that your age. Es ist eine Tatsache, dass du schon im Alter bist. It is a fact that you know, we know the age. You know, some even get married at 18. Es gibt Leute, die sogar mit 18 20. Schon heiraten, mit 20. You know, they have children. Und sie haben Kinder. Ah, my joy is that it is I have Jesus. Ja, meine Freude ist, dass ich Jesus And I'm habe. Satisfied with him. Und damit bin ich zufrieden. Amen. Amen. I don't want to be like that. Ich möchte nicht so wie sie sein. I don't want to have what they have. Ich möchte nicht das haben, was I sie haben. I already have what I want. Ich habe schon das, was ich will. Und das ist Jesus Christus alleine. Amen. Amen. That is our fault. Das ist unsere Tatsache, dass wir Jesus haben und wir zufrieden sind mit ihm. We are not worried like them. Wir machen uns keine Sorgen wie sie. No, we are not worried about tomorrow. Wir machen uns keine Sorgen über den morgigen Tag, was wir essen, was wir heiraten, wie wird es funktionieren, wie wird es zustande kommen. How, you know, what are we going to do? Was werden wir tun? Praise the Lord. Halleluja. You know Jesus when he was teaching them how to pray. Als Jesus ihnen beigebracht hat, wie man betet. He said, pray that the will of God be done on earth as betet, it is in dass heaven. Der Wille Gottes geschieht wie im Himmel so auf Erde. He was just telling us to rest on him. Er hat uns gesagt, dass wir uns einfach ausruhen sollen. You know, for the will of God to be done. Dass der Wille Gottes getan wird. No man can do that. Das kann kein Mensch tun. Except he. Nur er allein. Amen. Amen. For his own will to be done. Damit sein eigener Wille geschieht. Depend on him. Das kommt, da kommt es auf ihn just an. Telling you, trust me. Er sagt dir, vertrau mir und glaub weiterhin an mich. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Let me go here a little bit. Amen. Amen. To rest is so difficult for man today. Es fällt den Menschen schwer, sich auszuruhen. Even in Old Testament. Selbst im Alten Testament. In Exodus 16. 2. Mose 16. Let's go there and see Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. They were unable to rest. Sie waren nicht in der Lage, sich auszuruhen. You know, God will command them. Gott hat ihnen was befohlen. We give them commandment. You know what to do. Er gibt ihnen Befehl, was sie tun sollen. You know, and he will tell them when to rest. Und er sagt ihnen, wann sie sich ausruhen sollen. And how to rest. Und wie sie sich ausruhen sollen. Tun sollen, aber sie tun es nicht. Everything that Moses wrote, talk about Jesus. Alles, was Mose geschrieben hat, hat auf Jesus hingedeutet. Exodus 16. 2. Mose 16. Praise the Lord. Halleluja. From verse 6. Vers 6. Amen. Amen. And Moses and Aaron said unto all the children of Israel at even, then you shall know that the Lord hath brought you out from the land of Egypt. In the morning, then you shall see the glory of the Lord, for that he heareth your murmurings against the Lord. And what are we that we murmur against? That we murmur against us. Amen. Amen. They murmur against Moses. Sie murmten gegen Mose und Aaron. Whatever you do to God's children, was immer du tust, was du den Kindern Gottes antust, tust du Gott an. God said they murmur against me. Sie haben gegen mich gemurrt. And Moses said, this shall be when the Lord shall give you in the evening flesh to eat, in the morning bread to the full. For the Lord heareth your murmurings, which you murmur against him. And what are we? Your murmurings are not against us, but against the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. You know, for people to murmur, das Leute murmeln, when will you do it? Wann wird er es endlich tun? No, we murmur a lot. Wir meckern viel. Selbst heute noch. I tried. Ich habe es versucht und versucht. And it's not working. Und es funktioniert nicht. It is a fact that you es ist eine Tatsache, dass du deine Tage wieder bekommst. You know, it is a fact that you are also pregnant. Es ist auch eine Tatsache, dass du schwanger bist. I don't know if somebody's understanding. We have to believe our facts more than we believe the fact of this world. Wir müssen an unsere Tatsachen Christus mehr glauben als die Tatsachen dieser Welt, sonst wird es niemals funktionieren. All the time we go to the fact of this world. Immer wieder gehen wir zu den Tatsachen dieser Welt. We keep on knocking at the fact of this world. Wir klopfen immer wieder an die Tatsachen dieser Welt. The five senses control our joy, our peace. Wir kontrollieren unsere Freude, unsere Frieden. Tatsachen dieser Welt sind Probleme für uns Kinder Gottes. Things that we have learned. Dinge, die wir gelernt haben, that we know, die wir einfach wissen, fleischig gesinnt zu sein, no, it's dead. Ist tot. And Moses spake, verse 9, unto Aaron, say unto all the congregation of the children of Israel, come near before the Lord, for he had heard your murmurings. Learn never to murmur. Lernt euch niemals zu beschweren. Stattdessen preist ihn. Instead thanking. Dankt ihm. No matter how worse things get to. Egal wie schlimm die Sachen, the more you know, the more God was the more praise. Umso mehr preist du ihn. The more it's not working, the more. So mehr es nicht funktioniert, umso mehr preist du ihn. That's how restoration comes. Und so kommt Wiederherstellung. That's how everything is built in his world. So, es wird alles gegründet in seinem Königreich. You know, things will come to make you murmur. Dinge werden kommen, um dich zum Meckern zu bringen. To make you doubt him. Dass du anfängst, an ihn zu zweifeln. Learn never to doubt him. Aber lerne, ihn niemals anzuzweifeln. Let God be true. Lass zu, dass Gott wahrhaftig and ist. Everything on earth. Und alles andere auf dieser Welt ein Lügner. Amen. Amen. And it came to pass, verse 10, as Aaron spake unto the whole congregation of the children of Israel, that they looked towards the wilderness, and behold, the glory of the Lord appeared in the cloud. Amen. Amen. And the Lord spake unto Moses, saying, I have heard the murmuring of the children of Israel. He hear your murmuring. He hat den Murmeln gehört. Hear your complaint. Eure Beschwerden. Allow him to hear your belief. Das, was er von eurem Glauben hört. Allow him to hear your trust in him. Dass er von eurem Vertrauen hört. Amen. Learn to allow him to hear your believing. Dass er euer Glauben und euer Vertrauen an ihn hört. Depending on him. Und euch immer wieder auf ihn verlässt. Instead of to murmur, say thank you, Daddy. Zu beschweren, bedankt ihr euch. Doesn't matter. Yes, it doesn't matter. What matter is you. Das Äußere ist mir egal. Amen. Das, was zählt, any result doesn't matter. The outside. Ist egal. What matter is you. Was wichtig ist, bist du, Jesus. Amen. Amen. I have heard the murmuring of the children of Israel. Verse 12. 12. Speak unto them, saying, at even you shall eat flesh, and in the morning you shall be filled with bread. And you shall know that I am the Lord your God. And it came to pass that at evening the quails came up and covered the camp, and in the morning the dew lay round about the host. They were complaining about food. Sie haben sich über das Essen beschwert. You know, there are a lot of things we complain about today. Es gibt viele Dinge, über wir uns beschweren. Amen. Can God bring food in this wilderness? Kann der Herr für Essen sorgen in dieser Wildnis? Nothing to cook. Wir können hier nichts kochen. No stuff. No puree. No nothing. Can he feed us? Kann er uns hier versorgen? With him, all things are possible. Mit ihm sind alle Dinge möglich. Stop bothering yourself. Mach dir keine Sorgen. I'm not here to encourage you. Ich bin nicht hier, um euch zu ermuntern. I'm here to tell you the truth. Ich bin hier, um euch die Wahrheit zu sagen. I don't encourage people. Ich ermuntere Leute nicht, sondern ich sage ihnen die Wahrheit. Amen. Amen. Verse 14. 14. And when the dew that lay was gone up, behold, upon the face of the wilderness, there lay a small round thing, as small as the hoar frost on the ground. And when the children of Israel saw it, they said one to another, it is manna, for they wist not what it was. And Moses said unto them, this is the bread which the Lord has given you to eat. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. This is the thing which the Lord has commanded. Gather of it every man according to his eating. And an omer for every man according to the number of your persons. Take ye every man for them which are in his tent. And the children of Israel did so, and gathered some more, some less. Amen. Verse 18. And when they did meet it with Anoma, he that gathered much had nothing over, and he that gathered little had no lack. They gathered every man according to his eating. I don't know if somebody's understanding this. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. And Moses said, let not man live of it till the morning. Notwithstanding, they hearkened not unto Moses. But some of them left of it until morning. And it breathes worms and stinks. And Moses was wroth with them. Praise the Lord. Hallelujah. Believing the Lord is our rest. Den Herrn zu glauben, ist unsere Ruhe. If you want to rest, believe. Wenn du dich ausruhen willst, dann glaub an ihn. So ruhst du dich aus. Amen. If he tell you just one, just let Wenn er sagt eins, dann lass zu, dass es nur eins ist. Tell you no, Wenn er sagt nein, dann lass zu, dass es ein Nein bleibt. Learn to rest. Lerne dich auszuruhen. Learn to allow him to be your rest. Zulassen, dass er deine Ruhe ist. If I pursue what preachers pursue today. Wenn ich hinter dem her bin, was Prediger wollen. If I pursue what pastors pursue today, I will not be here. Dann wäre ich heute nicht hier. Praise the Lord. Halleluja. I don't care how many people. Mir ist egal, wie viele Leute hier sind. I just care what my relationship with him is. Meine Beziehung mit Jesus Christus ist größer als wie viele Leute hier sitzen. It is just what he wants me to do. Es ist einfach das, was er von mir möchte. What he sent me to do. Wozu er mich geschickt hat. Ich soll sein Wort predigen. Das reicht. He did not tell me how many people. Er hat nicht gesagt, wie viele Leute zuhören. So it should not bother me at all. Sie sollte mir das auch keine Sorgen bereiten. He said, have relationship with me. Hab Beziehung mit mir. So if I have 100 children, or I don't even have a child. It doesn't matter. If people love me or not, it doesn't matter. What matters is that I have a relationship with me. Beziehung mit Jesus Christus no, haben. That's rest. Das ist Ruhe. Praise the Lord. Hallelujah. You know, in Nigeria. In Nigeria zum Beispiel. No, though there are many churches, but there's no rest. Viele Gemeinden, aber das gar kein. For them, God is going to do it. That's no rest. Für sie heißt es, Gott wird es irgendwann tun. Amen. Rest is not God is going to do it. Ruhe ist nicht, dass Gott es tun wird irgendwann. Rest is I have him. Ruhe ist zu glauben, dass wir ihn haben. And that's enough for me. Und das reicht für uns. Amen. They did not know how to rest here. Sie wussten nicht, wie man sich ausruht. And in verse 22, let me quickly read. 22. They gather it every morning, every man according to his eating. And when the sun was hot, it melted. And it came to pass that on the sixth day, they gathered twice as much bread. 2 omers for one man, and all the rulers of the congregation came and told Moses. And he said unto them, that this is that which the Lord hath said, tomorrow is the rest of the holy Sabbath unto the Lord. Bake that which you will bake today, and see it that you will see it. You will see it, and that which remaineth over lay up for you to be kept until tomorrow. And they laid it up till the morning, as Moses bade, and he did not stink, neither was there anyone therein. Is somebody understanding it at all? You know, before this time, he said, don't leave anything. Vorher hat er gesagt, wir sollen nichts übrig lassen bis zum nächsten Tag. And und sie haben es übrig gelassen und es ist verfault. Und man konnte es nicht now, essen. Now said, und jetzt sagt what er, he said. Es geht um das, was er sagt. It is what he wants was er will you, and not what you want. Und nicht, was du willst. How you want, it is not how you want it. It is what he wants. Es geht nicht um was du willst, sondern was er will für dich. We desire what he doesn't desire. He doesn't desire for us. Wir wünschen uns Sachen, die er sich nicht für uns wünscht. And our how is always how we want, and never how he wanted. Wir machen es immer so, wie wir es wollen, nicht wie er es will. Praise the Lord. Hallelujah. And Moses said, eat that today, for the day is a Sabbath unto the Lord. Today you shall not find it in the field. 6 days you shall gather it. But on the seventh day, which is the Sabbath, in it there shall be none. And it came to pass that there went out some of the people on the seventh day for to gather, and they found none. Praise the Lord. Hallelujah. We keep on disobeying him. Wir missachten ihn immer wieder. He said, rest. Ruht euch aus. Aber wir ruhen uns nicht aus. Our rest today is believing him. Unsere Ruhe bedeutet, an ihn zu glauben. And it is Jesus alone. Es ist Jesus allein. And not you plus Jesus. Nicht du und Jesus. Everything here, written here. Alles, was hier geschrieben steht. You know what Moses wrote here. Was Moses hier geschrieben hat. Everything pointing to Christ. Alles look zeigt at John 5. Quickly go there. Amen. Johannes 5. John 5. 46 and 47. Johannes 5, 46 und 47. Denn wenn ihr Mose glauben würdet, so würdet ihr auch mir glauben. Denn von mir hat er geschrieben. Wenn ihr aber seine Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Praise the Lord. Yeah. For had you believed Moses, you would have believed me. Oh, Daddy. For he wrote of me. You know, the rest is not about days, it's about Christ. Die Ruhe hat nichts mit einem Wochentag zu tun. You know, it was just days. Im alten Bündnis ging es um einen Tag. Telling them that something bigger than days is coming. Aber er hat das gemacht, um ihnen zu zeigen, dass etwas Größeres als ein Tag kommt. Jesus is bigger than everything. Jesus ist größer als alles andere. That we are to depend on and to rest on. Auf dem wir uns ausruhen sollen. That should be our rest. Das ist unsere Ruhe. It's no longer about Sunday as rest. Es ist nicht mehr der Sonntag, der unsere Ruhe ist. It's no longer about Sabbath day as rest. Oder der Sabbat, der unsere Ruhe ist. Christ, sondern Christus ist unsere Ruhe. Amen. Jesus said. Jesus sagt. Moses wrote of me. Mose hat von mir geschrieben. Sorry about me. Es geht nur um mich. Not about this. Und nicht die Tage. Praise the Lord. Halleluja. Then in verse 47. But if you believe not his written, how shall you believe my word? Yeah. Amen. Amen. You know, the rest Moses talked about was not just this, but Christ. Die Ruhe, von der Moses gesprochen hat, war nicht Tage, sondern es war Christus. To rest on him. Sich auf ihn zu verlassen, auszuruhen. Again, it is Jesus plus nothing. Jesus plus nichts anderes. It is not do your best and leave the rest. Nicht tu dein Bestes und den Rest macht dann Gott. Praise the Lord. Halleluja. Do your best and leave the rest. That is not Christ's work. Das ist nicht das Königreich von Christus, das ist Religion. It is Christ doing all. Christus macht alles. And not you doing any best. Und nicht nur du, der seinen Teil macht. Best is never enough. Weil dein Bestes wird nicht it's reichen. Never good enough. Ist nicht gut genug. You understand it. Praise the Lord. Halleluja. It is not natural rest. Das ist nicht die natürliche Ruhe, sondern die übernatürliche Ruhe. Christ rest is the truth. Ruhe von Christus ist die Wahrheit. Is the true rest. Die wahrhaftige Rettung. What he called rest is the true rest. Was er Ruhe nennt, ist die wahrhaftige Ruhe. Come unto me, all you that labor, I will give you rest. Kommt her zu mir, alle, die hier mühselig beladen seid. Outside me, there is no rest. Außerhalb von mir gibt es keine Ruhe. The natural rest is fake rest. Die natürliche Ruhe ist eine falsche Ruhe. Though it is good for your body. Auch wenn sie gut ist für deinen Körper. You know, though it profits your body. Es bringt deinen like Körper Paul was. Said, look at what Paul sagt. Said here. In 1 Timothy. 1. Timotheus. 1 Timothy 4. 4. Praise the Lord. Halleluja. 1 Timothy 4. 1. Timotheus 4. Look at what Paul talks about here. Verse 7 and 8. 7 und 8. Jenny, can you help us to reach that? Mm-hmm. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf verendet, den Glauben bewahrt. Von nun an. Jenny. 1 Timothy 4, 7 and 8. Die unheiligen Weiberlegenden aber weise ab. Dagegen übe dich in der Gottesfurcht. denn die leibliche Übung nützt wenig. Die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich, da sie die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat. Praise the Lord. Hallelujah. It's about refuse profane and old vices, fables, and exercise yourself rather unto godliness. Let your exercise be believing Christ. Dass dein Training bedeutet, an Christus zu glauben. Let your exercise be renewing du trainierst, deine Gedanken zu erneuern. With the truth. Mit der Wahrheit. Believing Christ, an Christus zu glauben, the truth. An die Wahrheit zu glauben, let that be your exercise. Das ist dein Training. You know, people have natural exercise. Leute haben ein natürliches Training. They go and train in the morning, train in the morgens, but the spiritual exercise. Aber die geistliche Übung gibt es for auch. Bodily exercise profited little. Die körperliche, das körperliche Training bringt zu einem gewissen Punkt etwas. So also bodily rest profit little. Genauso wie die körperliche Ruhe bringt auch ein bisschen etwas. But godliness is profitable unto all things. Aber das von Christus ist für alles und für immer. Having promise of the life that now is and of that which is to come. Praise the Lord. Hallelujah. To believe Christ is our godliness. Christus zu glauben ist unsere Göttlichkeit. Amen. Amen. God living godliness. You see, to live godliness, to live godly, is known. To live godly is known by obeying commandments, ten commandments. Nicht nehmen wir die Gebote halten. It is by believing Christ. Sondern wir an Christus glauben. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. By obeying the truth. Indem wir der Wahrheit gehorchen. The truth is believing Christ. Die Wahrheit bedeutet, an Christus zu glauben. It is not pity of this world. Es ist nicht das Mitleid dieser Welt. Or the good of this world. Oder das Gute dieser Welt. Or the love of this world. Oder die Liebe dieser Welt. Amen. Amen. Vers 8 of 1 Timothy 1 Timotheus 4, Vers 8 again. 1 Timotheus 4, Vers 8. For bodily exercise profited little. But godliness is profitable unto all things. The exercise we are to be after. Die Übung, die wir ständig is machen believing sollen, Christ. Ist an Christus zu glauben. Amen. Amen. So also the spiritual rest. Genauso wie die geistige, which is the supernatural rest, geistige Ausruhen, die das übernatürliche Ausruhen ist. That is profitable unto all things. Sie bringt, sie erlöst alles. You know this, you know resting, allow Christ to be your rest. Zulass, dass Christus unsere Ruhe ist, wird uns nicht nur in einem Punkt helfen, sondern in allen Bereichen unseres Lebens. We are to mature. We are to, you know, people exercise to maturity. Leute trainieren, um reif zu werden. They exercise to maturity. Sie trainieren, um reif zu werden. Praise the Lord. Halleluja. Go to Hebrew 5. Hebräer 5. Amen. Amen. Hebrew 5. Hebräer 5. Praise the Lord. Halleluja. From verse 12. 12. We are to be matured. Wir müssen reif werden. If you still murmur. Du dich immer noch complaining, you are never matured. Du bist nicht reif. Du bist ein Kind. You are still a baby. You know, baby complains a lot. Children. Denn Baby meckern viel. No. Praise the Lord. Hallelujah. Look at it from verse 12. 12. Hebrew 5 from verse 12. Hebrew 5. For when, for the time, you ought to be teachers, you have need that one teach you again, which be the first principle of the oracle of God, and are become such as have need of meat and not of strong meat. You know, when you are, you know how you are matured, how you know that you are matured. Wisst ihr, wie man erkennt, dass man reif ist? When you no longer complain when things are wenn du dich nicht mehr beschwerst, wenn Dinge dich angreifen. No longer murmur. Du musst nicht mehr. Amen. Amen. If you are in faith, you never wenn du im Glauben bist, dann beschwerst du dich nicht. If you are resting, you never wenn du dich ausruhst, dann beschwerst du dich auch nicht. If you are resting, means you are believing him. Du glaubst Christ. An ihm, an Christus. You are not believing that problem. Du glaubst an dieses Problem. You are believing Christ. Sondern an Christus. Amen. He said, you know, sometimes you need, you know, how people, you need to be taught instead of you teaching others. Manchmal muss man dir Dinge beibringen, obwohl du eigentlich beibringen solltest. Because, you know, through your complaint, durch dein Meckern you remain babies. Bleibst du ein Kind. For everyone, verse 8, verse 13. Vers 13. For everyone that useth me is unskillful in the word of righteousness, for he is a baby. But strong men belong to them that are of full age. Praise the Lord. Hallelujah. That was Satan throw things at you. Der Teufel Dinge auf dich schmeißt. Instead of you murmuring, you praise the Lord. Ich sag, zum Morgen freust du dich, preist du Instead of anything, to know whatever he throws at you, was that immer, der instead of taking schmeißt. You away from him, anstatt dass es dich von Jesus wegnimmt, bringt es dich näher an Christus. Es hilft dir, an ihm zu glauben, mehr und mehr. Und du zweifelst nicht an ihm. Keine Sekunde. But strong men, verse 14, belong to them that are full age. To be matured in Christ. Greif zu seinem Königreich Gottes, wo es an Christus zu glauben. You know when you know you believe in. Wisst ihr, wie man das testet? Wenn man ein Problem stellt. Probleme kommen. Then you know you are dann zeigt sich, ob du ihm wirklich everybody glaubst. Everybody can sing hallelujah. Jeder kann Halleluja schreien, wenn die gut laufen. How many can sing hallelujah? Wenn die Leute können singen, wenn der Schmerz immer schlimmer und schlimmer wird, wenn der Arztbericht immer schlimmer wird, Amen. Und dass du sogar die Nachricht bekommst, dass du sterben wirst vom Arzt. Praise the Lord. Halleluja. He wants us to be mature. Er möchte, dass wir reif sind. Amen. Amen. And how to be matured? Wie sind wir reif? It is by knowing his own facts. Indem wir seine Tatsachen kennen. See his facts and seine Tatsachen sehen und nicht das Äußere sehen. To help you to be matured. Das hilft uns reif zu sein. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Verse 14 again. But strong men belong to them that are full of age, even those who, by reason of use, have their exercise, their senses exercise to discern both good and evil. Praise the Lord. Hallelujah. Anytime I hear God's children complaining and murmuring, wenn ich höre, wie sich Kinder Gottes beschweren, when you are to be teachers, obwohl ihr eigentlich Lehrer seid, I'm teaching those, you know, you have, you need, when will you be mature? Wann wirst du reif sein? I think of it a lot. Amen. Denke ständig. When we will be mature. Wann werden wir reif sein? I am not saying you don't ask questions. Ich sage nicht, dass man keine Fragen mehr stellt. But don't ask in doubt. Man fragt nicht im Zweifel. Don't ask in unbelief. Man fragt nicht in Unglauben. Don't ask in murmuring. Man fragt nicht in Gemeckere. Amen. I'm not saying you don't ask questions. Man soll Fragen stellen. But don't ask in doubt. Aber stelle sie nicht question im Zweifel. In Christ. Christus. How is it true? Will it be true? Well, you know, because your five senses is controlling you. But you're under the control of your five senses. You better be under the control of the Spirit, Christ. Aber sei lieber unter der Kontrolle vom Geist. Amen. Quickly go to 1 Corinthians 10. Amen. Erste Korinther 10. Praise the Lord. Halleluja. 1 Corinthians 10. Erste Korinther 10. We will quickly read from 1 to 14. Amen. He said, moreover, brethren, I would not that you would be ignorant how that all our fathers were under the cloud and all passed through the sea. And we all baptized unto Moses in the cloud and in the sea, and did all eat the same spiritual meat, and it are dream. You know, Moses wrote of Jesus. Mose hat von Jesus geschrieben. Amen. Amen. And it are dream, the same spiritual dream. For they drank of the spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. Amen. Amen. But with many of them, God was not well pleased. For they were overthrown in the wilderness. Verse 6. Now these things were our examples, to the intent we should not lust after evil things, as they also lusted. Are we seeing it? Praise the Lord. Yeah. Neither be you idolaters, as were some of them, as it is written, the people sat down to eat and drink and rose up to play. Neither let us commit fornication, as some of them committed and fed in one day 23,000. Neither let us tempt Christ, as some of them also tempted, and we are destroyed of serpent. Neither murmur. Amen. Yeah. You see it there? Is it in your Bible? Neither murmur ye, as some of them also murmur, and we are destroyed of the destroyer. Now all these things happen unto them for examples, that they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. Therefore, let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. Praise the Lord. You know, if everything is just moving good as you want it, it is as if you are standing. Es ist, was ob du stehst. You know, you just depend on things moving die Sachen, die gut laufen gerade. And you know, you program yourself to fall. Und du hast dich damit aber schon, du hast deinen falschen vorprogrammiert. You see, things moving good should not be your victory. Dass die Dinge gut laufen, sollte nicht unser Erfolg sein. Christus ist unser Erfolg. Because things moving good can turn to things not moving good at any time. Dass die Dinge gut laufen, you understand it. Das ist nicht versprochen, dass es für immer so bleibt. Who get it? He understand it. You know, when everything is moving fine, you think you are just enjoying. Und du glaubst, everything du is good. Why? Because of what you see, wegen dem, was du siehst, wenn er etwas what you hear, was du how hörst, things are. Wie Dinge sind. If you are not careful, it's a matter of some minutes. Dich nicht in Acht nimmst, ist eine Frage von allow Christ to be your lass joy, zu, dass your Christus peace, deine your Freude ist, dein Ein und Alles. Let him be your standing. Lass zu, dass er dein Standpunkt ist. Let him be your stand. Dass er dein Standpunkt your standing. Who you want to know why you are standing? Er ist der Grund, weshalb du stehst, wegen Christus. Wegen Jesus Christus. And not because whatever I'm seeing. Und nicht wegen dem, was ich sehe. Weil die Sachen, sie werden immer gehen. Amen. They are like grass. Das ist wie Gras. 1. Peter. 1. Petrus 1. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Vers 13. He said, you have no temptation taking you, but such as is common to man. But God is faithful. You have to believe that he's faithful. Amen. Du musst glauben, dass Gott keep on believing him. Ihm weiterhin glauben. You know, your murmuring. Dein Murren. If you have rejoiced, wenn du dich gefreut no hast, what, egal wie es aussieht, this, you know, it confuses Satan. Verwirrt das den Teufel? Satan is confused when you rejoice, when things are getting worse. Der Teufel freut sich, wenn du immer mehr und mehr so handelst, wie er es möchte. You know, once he keep on pushing, nein, and you are rejoicing more, he will stop pushing. Aber wenn er sieht, dass umso mehr dich verfolgt, umso mehr freust du dich, dann wird er aufhören. Because he doesn't want you to go to him more. Weil er möchte nicht, dass du mehr zu Jesus gehst. Wisst ihr, weshalb er mehr drückt und mehr tut? Weil du dich mehr und mehr meckerst. When are we to press the button? Er weiß, wann er auftauchen muss. Amen. Amen. Therefore, verse 13, have no temptation taken you, but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that you are able. You know, sometimes we think we are not able to bear it. Manchmal denken wir, wir sind nicht in der Lage, das auszuhalten. How many can I bear? Wie viel kann ich aushalten? You know, Joseph. You know, Joseph zum Beispiel. Er wurde verkauft von seiner Familie. How many? You know, if somebody is to complain, it should be Joseph. Wenn sich jemand beschweren müsste, dann wäre es Joseph. Amen. Amen. If somebody is to complain, it should be Paul. Wenn sich jemand beschweren müsste, dann müsste es Paulus sein, weil er von Gefängnis zu Gefängnis gegangen ist. You know, we complain for just Paul upon everything was beaten with rod. You know what is rod? Paulus wurde verprügelt mit einem Stock. You know, with rod. He was beaten and he was left dead. Er wurde fast zu Tode verprügelt. He called it light affliction. Und er hat es aber eine leichte Bedrängnis genannt. He called it light affliction. Leichte Bedrängnis. Never have a home like you today. Er hatte kein Zuhause wie wir hier. You know that I cannot buy one thing or the other. It is just a problem today. Aber heutzutage, wenn du irgendwas dir nicht leisten kannst, bist du direkt am Meckern, sagst ja, guck mal, Gott kann mich nicht versorgen, Gott kann nicht das Übernatürliche wahr machen, weil ich mir noch nicht mal das und das leisten kann. Aber er wird dir nichts geben, was dich von ihm wegnehmen wird. Er wird dir nichts geben, was dich zerstören wird. Amen. Er weiß, was du brauchst, mehr als du es weißt. Praise the Lord. Hallelujah. He said, but we, with the temptation, also make a way to escape, that you may be able to bear it. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Wherefore, my dearly beloved, flee from idolatry. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Our rest does not mean we are not doing something. Unsere Ruhe bedeutet nicht, dass wir nichts tun. It means we are believing Him. Das heißt, wir glauben an ihn. It means we are trusting Him. Wir vertrauen ihn. It means we are not worrying. Das heißt, dass wir uns keine Sorgen machen. Amen. Amen. It does not mean we are not doing something. Das ist nicht, dass wir nichts machen. Our rest does not mean we are not even going to work. Nicht, dass wir nicht arbeiten. It does not mean we are not going to the doctor. Wir wollen nicht zum Arzt gehen. It means we are believing. Sondern es heißt, dass wir ihm glauben. It means we are not worried. Dass wir uns keine Sorgen machen. The outward result. Was Ergebnis whatever bringt. Is coming. Egal was kommt. You know that problem. I don't know. Are you getting it? Know what rest really means. Wisst ihr, was Ruhe wirklich bedeutet? It means we are not worried. Das heißt, wir uns keine Sorgen machen. We are not afraid. Wir haben keine Angst. Again, our supernatural rest does not mean we are not doing something. Unsere übernatürliche Ruhe heißt, dass wir nichts tun. It means no matter what we do. Das heißt, egal was wir tun. We are not trusting on those things. Wir vertrauen auf die Sachen. Wir vertrauen auf ihn. We are not depending on those things. We are depending on him. Wir vertrauen nicht auf diese Sachen, wir vertrauen auf Jesus. You know, you eat food today. Wir essen. You are not depending on your food, you are aber wir verlassen uns nicht auf unser Essen und wir verlassen uns auf den Herrn. Amen. Amen. You still eat food. Wir essen. It is not your food. Your food is not your life. Aber dein Essen ist nicht dein He Leben. Is your life. Jesus ist dein Leben. You get it. He is going to go through things. Er wird durch Dinge gehen. To bring you out. Um dich rauszuziehen. Amen. Amen. He's going to go through things. He can go through any doctor. Amen. Ärzte gehen. You know, Jesus needed a body. Jesus braucht einen Körper. And that's why he needed Jesus. Deswegen braucht er Jesus. Christ needed a body. Christus braucht einen Körper. And that is why he needed Jesus. Und deswegen braucht er Jesus. Jesus is the body. Jesus ist der Körper. Christ is the spirit. Christus ist der Geist. You know, the body, without Jesus, Christ can never come here. Ohne Jesus konnte Christus nicht hinkommen. Amen. Amen. And that's That's how he worked for you and me today. So arbeitet er für uns. He worked for you and me through things, through people. We go through them, but we don't depend on those things. We depend on him. Aber wir verlassen uns nicht auf die Dinge, die er nutzt, sondern wir verlassen uns auf ihn. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. We could go here because of time. Amen. Hebrew 2. Hebrew 2. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 5. It said, for unto the ages hath he not put in subjection the world to come, whereof we speak. But one in a certain place testifies, saying, What is man that thou art mindful of him? You know, he said, his mind is full. Of us. Seine Gedanken sind voll von uns. He wants to occupy our mind also. Er möchte unsere Gedanken auch umgeben. Amen. Because we occupy his mind. Weil wir seine Gedanken umgeben. Er hat einen. We occupy them. Er hat einen Gedanken und wir leben da. He said, what is man that thou art mindful of him? That your mind is full of him. Or the son of man that thou visited him. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thou makest him a little lower than the angels. You know, we were once lower than the angels. Wir waren no more. Niedriger als die Engel, aber jetzt nicht mehr. Greater than the angels. So groß als die Engel. 1 Corinthians 6 says we are going to judge the angels. Sagt, dass wir über die Engel richten werden. Why? Because of the Jesus. Weshalb? Wegen Jesus in uns. Without Jesus, the angels are greater than you. Sind die Engel größer als wir. Amen. Amen. Jesus was once lower than the angels. Jesus war einst niedriger als die Engel gestellt. When he became sin. Als er zur Sünde wurde für uns. Amen. Amen. That maketh him a little lower than the angels. That crowded him with glory. And honor, and did not him over the works of your hand. Thou hast put all things in subjection under his feet. For in that he put all the subjection under him. He let nothing that is not put under him. But now we see not yet all things put under him. Praise the Lord. Hallelujah. But we see Jesus. And we see Jesus. Who was made a little lower than the angels. Der etwas niedriger war als die Engel. Of death. You see there. Jesus was once made a little lower than the angels. Jesus war einst unter den Engeln. Crowded with glory and honor that he by the grace of God should taste death for every man. Right. Praise the Lord. Er hat das gemacht, damit wir leben. For it became him. For whom are all things, and by whom are all things, in bringing many sons unto glory, to make the captain of their salvation perfect through suffering. For both he that sanctify and they who are sanctified are one of are all of one, for which cause he is not ashamed to call them brethren. He's not ashamed to call us. Er schämt sich nicht, uns seine Familie zu nennen. Amen. Saying, I will declare my name unto my brethren. In the midst of the church, will I sing praise unto them. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And again, I will put my trust in him. And again, behold, I am the children whom God has given me. For as much then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, that through death he might destroy him that had the power of death, That is the devil. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He needed the body. Er braucht einen Körper. To be able to come to be here. In der Lage zu sein, hier bei uns zu sein. 1 Corinthians 6. Go there. Amen. 1. Korinther 6. Praise the Lord. Hallelujah. 1 Corinthians 6. From verse 1. He said, yeah, any of you have a matter against one another to go law. Go to law before the unjust and not before the saint to settle matters. Wenn wir Dinge richten wollen, über Dinge schlichten wollen, you know, if anybody offends you here, wenn jemand dich hier provoziert oder verärgert, go to those that even call themselves God children that hate the truth is evil. Es ist auch falsch, zu den Menschen zu gehen, die meinen, Jesus Christus zu haben, aber dennoch die Wahrheit verweigern. Those people might even be your brothers and sisters, the same. Diese Leute sind vielleicht deine Geschwister. But it is so evil. Aber dennoch ist es bösartig. Because you know they hate the truth. Wenn wir zu ihnen gehen, um nach Hilfe zu suchen, you wenn know, sie aber in dem Fleisch her sind und nicht you know, Jesus. For them, Jesus is not absolute. Für sie ist Jesus nicht alles. It's not final. Er ist nicht. Er hat das nicht Amen. Das letzte Wort in ihrem Leben. You go to them and tell them things. Wir gehen zu ihnen und erzählen ihnen Dinge. Report your brothers and sisters to them. Oder tell them to you plant seed in their heart to hate your brothers and sisters. Oder meckern über so unsere do. Geschwister in Christus Amen. Bei ihnen. Do you not know, verse 2, that the saints shall judge the world? You and me, we are going to judge the world. Du nicht, wir werden über die Welt richten. And if the world shall be judged by you, are you unworthy to judge the smallest matters? You know that is going. You say you are one third of you is Jesus. And you love the truth. Du liebst die Wahrheit. No matter how bitter it is. Ja, wie bitter sie ist. No matter how painful the truth ja, is. Wie schmerzhaft die Wahrheit ist. Du liebst sie dennoch. You cannot judge just a little matter. Du kannst aber dennoch nicht darüber richten, über etwas Kleines. Wie willst du denn über etwas Großes richten? Amen. Verse 3. Know you not that you shall judge angels. You see there. He said you are going to judge the angels. Wir werden über Engel richten. Because of the Christ in you. Wegen Christus in uns. Amen. Amen. Christ is bigger than any angel. Christus ist größer als jeder Engel. Christ in you is bigger than any angel. Christus in dir ist größer als jeder Engel. Angels are your messengers. Engel sind deine Boten. Amen. Sind Gottes. And that's why you don't worship them. Deswegen betest du sie you nicht. Don't bow before them. Du kniest dich nicht vor Amen. Ihnen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. How much more things that pertain to this life? If then you have judgment of things pertaining to this life, set them to judge who are least esteemed in the church. I speak to your shame. Is it so that there is not a wise man among you? No, not one that shall be able to judge between his brethren. But brothers go to law with brother, and that before the unbelievers. You see it? Mm. Before the unbelievers. Vor den Ungläubigen. They look at you, they laugh. Sie schauen euch an und lachen. Look at them again. They are never tired of complaining. Sie haben das Murren und das they Beschweren become your comforter. Sie werden zu deinen Tröstern. All depending on God. When you leave there, they laugh you to scorn. Sie lachen dich aus hinter deinem Rücken. Then he said, now therefore, verse 7, there is utterly a fault among you. Because you go to law one with another. Why do you not rather take wrong? Why do you not rather say I'm wrong? Wieso sagst du nicht einfach, ja, lass mich eben falsch und das einfach alles vergessen und Beziehung mit Christus haben? Lass du, dass Jesus nur auf diesem no, Platz allow ist und nicht Hass oder Unvergebenheit. What people are doing to you, what they keep on doing to you. Was die immer let Jesus be the one that is there. Was Jesus da ist. Amen. Amen. Why do you not rather take wrong? Why do you not rather suffer yourself to be defrauded? Nay, you do wrong and defraud and that your brethren. Know you not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God. Be not deceived, neither fornication, nor idolaters, nor adultery. You know, all these things, if you allow them to replace, where, to be where Christ is. Wenn du zulässt, dass all diese Sachen das ersetzen, wo Christus ist, so wrong. Das ist falsch. Let Christ be where, you know, that is position. Allow him to occupy. Lass zu, dass Christus auf seiner Amen. Position bleibt. Praise the Lord. Halleluja. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. We will quickly look at an example of. Where's the time? Okay. Example of two people. Wir schauen uns noch das Beispiel von zwei Leuten an. The natural father and the supernatural father. Natürliche Tatsache und übernatürliche Tatsache. You know, the natural fact is not die natürliche Tatsache lifestyle. Ist nicht unser Lebens. And we are not to see it. Und das sollten wir auch nicht sehen. We are to be blind to them. Wir sollten blind gegenüber dem sein. Be blind to the natural fact. Blind gegenüber den natürlichen Tatsachen. This is a fact you are sick. Es ist eine Tatsache, dass du krank bist. It's also a fact that you are already healed. Eine Tatsache, dass du schon geheilt bist. Who get it? It is a fact that you are poor. Es ist eine Tatsache, dass du arm bist. It is a fact that you are blessed. Dass du gesegnet bist. Praise the Lord. Halleluja. The second king. Six. Go there, please. 2. Korinther 6. Glance through something, then go further. Yes. Amen. Amen. Quickly go there. Amen. 2 Kings 6. 2. Könige 6. You know the story of Elisha. Elijah's Geschichte. It was a fact that the Syrian army, they were dead. Die Tatsache, dass die syrische Armee vor ihnen stand. It was also a fact that Elisha was covered with host of angels. Aber es ist auch eine Tatsache, dass Elijah umgeben war von Engeln. The chariots of fire around about Elisha. That's verse 17. Amen. Vers 17 lesen wir das. Praise the Lord. Halleluja. If you understand your facts, du deine Tatsache verstehst. You see, Christ facts. Christ has your facts. You know, you will never be panicked. Wirst du keine Panik haben. You know, Elisha understood it. Elisha hat das verstanden. He was never panicked. Er hatte auch keine Panik. There's somebody that is of natural facts. Aber jeder, der vom Natürlichen ist. Was in panic. The servant. Hatte Angst. Amen. Amen. A lot of us, we are like the servant today. Viele von uns sind wie dieser Knecht. We are afraid of any of what's coming. Vor das, was kommt. Amen. Whatever, you know. Any result, you know. I don't want to fail. I don't want to fail. I don't want. Who cares? Aber wann kommt das? I don't know. The doctor's report must be good. Who cares? Der Arztbericht muss gut sein, aber I cannot prevent accident. Das wird keinen Unfall verhindern. It cannot prevent plane crash. Das wird keinen Flugzeugabsturz verhindern. Death can come in any form. Der Tod kann, 100% well, egal wie kommt, selbst wenn du gesund bist. Am I lying? Praise the Lord. Halleluja. I don't know if we have time to read this place. I have a lot here. Amen. Amen. Oh, Daddy. Ah. They were against the children of Israel. Sie waren gegen die Kinder Israels. And Elisha was informing them the plans of the enemy. Und Elijah hat die Pläne der Feinde ihnen weitergeben. Just as we are being informed today of the truth. Genauso wie wir jetzt über die Wahrheit erfahren. And we have to trust him. Dass wir ihm vertrauen sollen, dass wir Christus vertrauen sollen. Uns auf ihn verlassen. And Satan is saying, who is revealing the truth? Wer offenbart ihnen die Wahrheit? How are they getting the truth? Wie erfahren sie das? Amen. Amen. The same happened here also. Das gleiche ist auch hier passiert. They were now after Elisha's life. Sie waren dann hinter Elijah her. From verse 8. Amen. Vers 8. Praise the Lord. Halleluja. Then the king of Syria won against Israel and took counsel with the servant, saying, the first and first place shall be the camp. And the man of God sent unto the king of Israel, saying, beware that thou pass not such a place, for thither the Syrians are come now. And the king of Israel sent him to the place which the man of God told him, and warned him of, and saved himself there, not once, nor twice. Keep on believing Christ. Amen. Glaub weiter an Christus. Not once, not twice. Always. Amen. Amen. That you believe yesterday does not mean you are not. Dass du heute glaubst, heißt nicht, dass du nicht morgen glauben sollst. Keep on believing. Glaubt an ihn weiterhin. Live there. Live in his belief. Lebe in diesem Glauben. Amen. Amen. Therefore, the heart of the Syria, of the king of Syria was so troubled for this thing, and he called his servant and said unto them, will you not show me which of us is for the king of Israel? And one of the servants said, no, my God, O king. But Elisha, the prophet that is in Israel, tell the king. Oh, daddy. You know, they say, grace is the whole side. That is a, no, no, that is just a child of God revealing the truth. Die Wahrheit offenbart, sie ist diejenige, die das weitergibt. Halleluja. He's the one revealing the truth today. Sie offenbart ihnen die Wahrheit. That the children, that God's children are no longer worried. Und deswegen machen sich die Kinder jetzt keine Sorgen mehr. Dass sie die Wahrheit erkennen. That is not about the natural fact. Dass es nicht um die natürlichen Tatsachen geht, sondern um Christus als unsere Tatsache. Amen. Amen. He said, tell the king of Israel the words that thou speakest in your bedchamber. And he said, go and spy where he is, that I may send and fetch him. And it was told him, saying, behold, he is in Dothan. Therefore send he thither horses, chariots. You know all this, you know all this. You know when Satan sent things to us. Wenn der Teufel Dinge auf uns bringt. When he brings things to us. Wenn er Dinge zu uns bringt. He wants you, you know, he will to threaten you. Er will uns bedrohen. You see, don't be threatened. Er fühlt dich nicht. You know your father will never be threatened. Wenn du deinen Vater kennst, wirst du nicht bedrohen. You know, that problem is not the problem. Das Problem ist nicht das Problem. The problem is that you are not believing. Das Problem ist, dass du nicht auf Jesus. If you believe it, that problem can never, that problem is a liar. Wenn du ihn nämlich glauben kannst, ist dieses Problem ein Lügner. If you believe Jesus, wenn du an Jesus if you glaubst, believe Christ, wenn du an Christus glaubst, is that problem a liar. Macht dieses Problem zu einem Lügner. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. 17. And his servant, and he answered. Okay, sorry. Verse 15. And when the servant of the man of God was risen early and go forth, behold, and host compassed the city both with horses and chariots. And his servant said unto him, alas, my master, how shall we do? Amen. Amen. He was in panic. Why? Because of the natural facts. Wegen den natürlichen Tatsachen. He could not see the spiritual facts. Geistlichen Tatsachen. We could not see the Father. Die Tatsache. You know, some of us we are like that today. We cannot see the Father. We are God's children. Wir sehen die Tatsache nicht, dass wir Kinder Gottes sind. It is a Father. There is problem. Es ist Tatsache, das Problem. It is also a Father. Aber es ist auch eine Tatsache, dass wir Kinder Gottes sind. That he take care of us. Dass er auf uns aufpasst. I know how to take care of Und er weiß, wie er auf seine Kinder aufzupassen. You know, you know, for the man, the natural man that is so wicked can even take care of this. Selbst ein natürlicher Mensch, der bösartig ist, kann auf seine Kinder aufpassen, geschweige denn unser Vater, der Liebe that ist, is nature, is love. Das Naturliebe ist. And he answered, fear not, for they that be with us are more than they that be with them. And Elisha prayed, and the Lord and said, Lord, I pray you open his eye. I tell you, that man's eyes were already open, the natural eye. Die natürlichen Augen von diesem Knecht waren schon offen. Er war nicht blind. It was as wide as this papa's camp here. Sie waren weit offen. Like this, open. But there is the spiritual eye. Es gibt die geistlichen that Augen. That we use to see Christ's world. Um Christus Welt zu sehen. That is belief. Was heißt Glauben? That you know they cannot see. Sie können es that nicht sehen. That they cannot see does not mean aber does nur, not exist. Aber nur weil sie sehen können, heißt es, dass sie existiert. Oh, daddy, thank you. He said the eyes of the servant was opened. And he saw the chariot, the horses, round about Elisha. Praise the Lord. And Elisha, he needed to do something, verse 18. And when they came down to him, Elisha prayed unto the Lord and said, smite these people. I pray thee with blindness. Amen. Amen. To rest does not mean you don't do something. Amen. Amen. If you are resting on the Lord, you are seeing Him. Siehst du ihn? As everything. Als alles. But that does not mean das heißt you nicht, don't do something. Dass nicht etwas tust. Amen. Praise the Lord. Halleluja. I thank God for Elisha. Danke Gott für Elijah. He knew how to live by the supernatural. Er wusste, wie man durch übernatürliche Tatsachen lebt. And he was resting. Und er hat sich ausgeruht. No, no panic, make rest. keine Panik, sondern meist Ruhe. No worry, mean rest. Keine Sorge, sondern meist Ruhe. Amen. Amen. Amen. Rest and worry are opposites. Und Sorgen machen sind Gegenteile. Amen. Gegensätze. If you are resting, wenn du dich ausruhst, if you are worried, you are not resting. Wenn du dir Sorgen machst, ruhst du dich nicht aus. They are opposites of one another. Ein Gegenteil. Just like fear and faith. Genauso wie Angst und Glauben of one another. Sind auch nicht gleich, sind auch Gegensätze. We have to know our fact. Our fact is verse 17. Amen. Amen. So also is Genesis 39. Genau wie 1. Mose 39. About Joseph. Als es um Josef ging. No. If anyone is to complain, it should be Joseph. Wenn jemand sich beschweren sollte, dann ist es Josef. He never complained. Wer hat sich beschwert? Amen. Amen. Upon all. He was in Potiphar's, as if things were going now getting better. But from there to prison again. Is that not enough to complain? Reicht das nicht, um sich zu beschweren? Better for all. Aber dennoch. He was still trusting, was still resting. Hat er sich ausgeruht. Genesis 39. You read it at home yourself. Amen. 1. Mose 39. Read it from 1 to the end. Amen. Bis Ende. Praise Genesis 39. Amen. Amen. We can never rest if what heaven called miracle is not our miracle. Wir werden es niemals ausruhen können, wenn wir nicht das, wenn das, was der Himmel Ruhe nennt, unsere Ruhe ist. What earth called miracle should not be our miracle. Und das, was aber die Erde Wunder nennt, ist nicht unser Wunder. You know, man to the kind of death. Vier Arten von Tod. In Genesis 2. Go there, please. Four type of death. Amen. Genesis 2. Zwei. Praise the Lord. We still have some. Let me see. Okay. Genesis 2. 1. Mose 2. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest, thereof, thou shalt surely die. The first time death is mentioned. Erstmal wird der Tod erwähnt in der Bibel. Amen. Amen. It was introduced to man by God. Und Gott hat das uns Menschen vorgestellt. He created death without power. Er hat den Tod ohne Kraft erschaffen. But he said, if you disobey me, aber wenn ihr mich missachtet, your disobedience is means sin. Eure Missachtung wird Sünde. Amen. Amen. It's not fornication that is sin. Nicht die Unzucht, nicht das Lügen. You're disobeying God is sin. Gott zu missachten, das ist die Sünde. Amen. Amen. Yeah, there was nothing like fornication. Hier gab es keine Unzucht. There was nothing like stealing or lying. Stehlen, was Lügen. But there was a disobedience. Gottes Wort wurde missachtet. Amen. Amen. If you disobey me, it is called sin. And that sin will now give power to death. Und diese Sünde, die erbläst, wird dem Tod die Kraft geben, dich zu zerstören. Amen. Amen. That was the first death. Das war der erste Tod. And we know that Adam lived 930 years. Wir wissen, dass Adam nach dem Sündenfall noch mehr als 900 Jahre gelebt hat. He still lived. He was still alive. Er war immer noch am Leben. Going to walk. Ein toter Mensch, der immer noch lebt. Amen. Amen. That is what God called dead. Das ist das, was Gott tot nennt. You know, God, the Spirit of God. Der Geist Gottes hat den Menschen verlassen. The Spirit of God was no longer in the heart of man. War nicht mehr im Herzen des Menschen. Amen. Amen. That is what he called the true death. Das nennt er den wahren Tod. Then number two, Ezekiel 18. Let's go to Ezekiel 18. Ezekiel 18. Praise the Lord. Hallelujah. Ezekiel 18. The second death. Amen. Verse 4. Der zweite Tod. He said, behold, all souls are mine. As the soul of the Father, so also the soul of the Son is mine. The soul that sinneth, it shall die. Ezekiel 18, Vers 4. Siehe, alle Seelen gehören mir. Wie die Seele des Vaters mir gehört, so gehört mir auch die Seele des Sohnes. Die Seele, die sündigt, soll sterben. Susi, can you help us to read it again, Schatz? Siehe, alle Seelen gehören mir. Wie die Seele des Vaters mir gehört, so gehört mir auch die Seele des Sohnes. Die Seele, die sündigt, soll sterben. The soul that sinners shall die. Die Seele, die sinkt, soll sterben. Another death. Ein anderer Tod. Who understand? Your soul is going to work for you or against. Deine Seele wird für dich oder gegen dich kämpfen. Körper, Geist und Seele. Spirit, soul and body. The soul part of you is your mind. Der seelische Teil ist deine Gedanken. Your mind, what you think. Was du denkst. To be carnally minded is death. Fleischlich gesinnt zu sein ist Tod. A form of death. Seine Form von Tod. You can't be saved. Du kannst errettet sein, aber dennoch bist du tot. Your soul is dead. You have a dead soul. Du hast eine tote Seele. Erst wenn du zulässt, dass das, was dein Geist ist, in deiner Seele ist, hast du eine tote Seele. And it will fight you. Und sie wird dich bekämpfen. You understand? Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. The soul that sinneth shall die. Though you are born again. Wo du wiedergeboren bist. The dead soul will walk against you. Eine tote Seele wird gegen dich arbeiten. Spirit, soul and body. Körper, Geist und Seele. Dead in the spirit. Tot. That's the number one. The Im dead Geist. In the soul, number und tot two. In der Seele. You get it. You know, you can't be going to church and be dead in your soul. Du kannst zur Kirche gehen und trotzdem tot in deiner Seele sein. Wenn du die Wahrheit nicht kennst, bist du niemals your frei. Soul is a dead soul. Deine Seele ist eine tote Seele. Amen. Amen. Though you, your spirit might even be saved. Auch wenn dein Geist errettet ist. Your soul will control your life. Deine Seele your wird joy, deine Freude, peace. Deinen Frieden kontrollieren. Give you frustration. Es wird dich frustrieren. If your soul is not saved, wenn deine Seele nicht errettet ist. Somebody get in it. You compare yourself to others. Du wirst dich mit anderen Why? Vergleichen. Because of the dead soul. Wegen einer toten Seele. You are never satisfied with Jesus. Du hast nicht zufrieden sein mit Jesus wie in einer toten Seele. Though your spirit is saved, und wo dein Geist errettet ist, deine Seele ist tot. Who get it? Praise the Lord. Halleluja. Romans 6. Let us quickly look at this soul. Romans 6. Romans 6. Go to Romans 6. Amen. Amen. Romans 6, 16. Know ye not that to whom you yield yourself servant to obey, the servant you are to whom you obey. Whether of sin unto death, or of obedience unto righteousness. Praise the Lord. Hallelujah. Let God be thanked that you were the servant of sin, but you have obeyed from the heart, that from that form of doctrine which will deliver you. Amen. Amen. A renewed mind is a dead soul. Unerneute Gedanken sind eine tote Seele. That will make you yield to Satan. Die dafür sorgen, dass du dich dem Teufel hingibst. That will make you yield to the report of the doctor. Dass du dich dem Arztbericht hingibst. That when we make you yield to the news you are hearing. Dass du dich den Nachrichten hingibst, die du hörst. If you allow Christ to be in your spirit. Du zulässt, dass Christus deinem Geist Amen. Ist. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You know whatever is coming that you are seeing outside can never control you. Was immer du draußen siehst, kann ich nicht kontrollieren. If you allow him to be in your soul, I mean. Amen. You allow Christ to be in your soul. Du zulässt, dass Christus in deiner Seele ist. Amen. What is outside? Was draußen ist, würde ich nicht kontrollieren können. Your soul matters a lot. Deine Seele ist wichtig. Who you yield yourself to will control your soul. Amen. Wenn du dich hingibst, der wird deine Seele kontrollieren. Whoever you yield yourself to will control your soul. Wenn du dich hingibst, der wird deine Seele kontrollieren. You are to allow Jesus to control your soul. Du musst zulassen, dass Christus eure Seele kontrolliert. You know Romans 8 also. In Römer 8. To be carnally minded. Fleischlich gesinnt zu sein ist tot. Amen. Amen. So be carnally minded. Fleischlich gesinnt zu sein. Es geht um deine Seele. If you allow the natural and Satan to control your soul. Wenn du zulässt, dass das natürliche deine Everybody Seele is sick, I'm going to be sick. Alle sind That's krank, deswegen werde ich auch krank sein. If you allow it to control your soul, if you have it as your mind. Wenn du nach diesen Prinzipien lebst, your health, wird es auch deine Gesundheit beeinflussen. Es wird dein Leben beeinflussen. You have to allow Christ to control du musst zulassen, dass Christus your soul. Deine Seele kontrolliert. If you allow the natural as Satan, you know, the natural is different from Satan. Das Natürliche ist nicht gleich wie mit der Teufel. Though he walks through the natural auch wenn der Teufel durch das Natürliche arbeitet. Amen. Amen. If I don't pass, I cannot go to university. Wenn ich nicht bestehe, werde ich... I cannot become the right person. That I'm supposed to become. That is werde ich zu nichts. Das ist das natürliche Denken. Amen. It's not Satan, but das ist nicht der Teufel, aber es ist der natürliche Gedankenschluss. It's going to control you. Es wird dich kontrollieren. It will control your soul. Es wird deine Seele kontrollieren. And it will, through your soul, it will steal from you. Und durch deine Seele wird es von dir What should stehlen. Be in your soul was deine Seele should ist, be Christ alone. Sollte Christus alleine sein. That is your result. Dass er dein Ergebnis ist. It's not a pass of faith. Und nicht mein Bestehen oder Nichtbestehen. Amen. Amen. If you allow the natural or Satan to control your soul, wenn du zulässt, dass der Teufel deine Seele you know, the fact of this world, die Tatsachen dieser Welt, the fact is that I'm still sick. Sagen, dass man immer noch krank ist. And if you allow it to control your soul, und wenn du zulässt, dass deine Seele kontrolliert. And you never allow Christ's word to control you. Und wenn du zulässt, dass Christus dich kontrolliert, dann wirst du irgendwann depressiv werden. What do they call it? Frustration. Es wird Frustration bringen. Amen. You will be frustrated. Du wirst niedergeschlagen sein. Because you know the fact, you know the fact of this world. Weil du weißt, was die Welt sagt. Christ fact. Du weißt nicht, was Jesus sagt. And you are after the fact of this und du world. Willst immer nur das wissen, was diese Welt and sagt. And you start doing this and thinking and believing and you know and not seeing God according to the fact of this world. Und du wirst anfangen, Gott nach den Tatsachen dieser Welt zu sehen. And the fact of this world will through your soul will tell you. The word of God passes away. Und irgendwann muss man anfangen, Gottes Wort anzuzweifeln. Und die Wahrheit ist dann, verschwindet dann langsam. Amen. Amen. Because we do not know the truth. Weil wir die Wahrheit nicht kennen, weil wir die wahrhaftigen Tatsachen Amen. Nicht kennen. Amen. If you do not know the... If you allow the natural and Satan to control... Your soul. Wenn du zulässt, dass das Natürliche deine Gedanken you will live in bitterness. Wirst du in Bitterkeit leben. In bitterness, what my father did to was me. Mein Vater mir angetan what hat, wird dir wissen, was er uns angetan you hat. That to du wirst your soul. Immer diese Wut what friends, haben, what people, was Menschen dir angetan haben. They allow Jesus to be there. Lass zu, dass Jesus da ist. If not, you know, Satan will through your soul. Wird der Teufel durch deine Seele deine Freude kontrollieren. Bei jemand, der bitter ist, wird niemals wirklich glücklich sein. Unvergebenheit wird immer dort sein. Oh, we understand it. Praise the Lord. Hallelujah. If you allow the natural and Satan to control your soul, wenn du zulässt, dass das Natürliche deine Seele kontrolliert, you will be full of hatred. Wirst du voll von Hass sein. Amen. Hatred. You know the white and the black. Das Problem mit Schwarz-Weiß. You know, it's as if there's war between black and white today. Es scheint, als ob es Krieg zwischen Schwarz und Weiß gibt. The black people, you know, always thinking of what the white people can to do in their country. Die Schwarzen denken immer über das, was die Weißen getan haben. Thank God, my heavenly country. Ich danke Gott, dass mein himmlisches Land mein Land ist. Und es geht nicht um das natürliche Land. Amen. And that is how you are going to get out of that bitterness. Und so kommst du auch raus aus diesem Hass, aus dieser Bitterkeit. That you no longer see the outside, dass du nicht mehr das Äußere siehst als dein Land. Who is getting it? If you keep on seeing Nigeria, if Nigeria, you know, to forgive England for what they did to Nigeria, to Benin especially, they stole things from Benin, a lot of things that is in their museum today. You know, if we see if you are the flesh, we will be full of bitterness. Wenn du im Fleisch bist, wirst du wütend sein auf das, was Menschen dir und deinem Land angetan haben. We are of the spirit. Aber wir sind vom Geist. Amen. Our country, our true country, unser wahres Land ist Christus. Ist no longer Benin. Und nicht no longer Nigeria. Nigeria. It's no longer. You know, it's no longer. It's no longer. You saw until. Your soul need to be renewed. Deine Seele muss erneuert werden. Christ need to come into your Christus soul, muss deine truth. Seele sein, die Wahrheit. No religion, not religion come into your soul. Die in deine Seele kommt. If religion occupy your soul, Religion in Gedanken destruction is dead. Umgibt, es ist Zerstörung und Tod. Weil das ist Zahn um Zahn. You do me, I do you more. Amen. Amen. Praise the Lord. Ja. And it says, the Bible says we are to purify our soul. Die Bibel sagt, wir sollen unsere Seele reinigen. By obeying the truth. Nehmen wir der Wahrheit gehorchen. By believing the truth. Nehmen wir der Wahrheit glauben. That's 1 Petrus 1. Vers 22. Amen. Let's go there a little bit. Amen. Let's go there. Just 1:22. Amen. Please be fast. 1 Petrus 1:22. Praise the Lord. Amen. He said, you know, we have to know how to purify our soul. Wir müssen wissen, wie wir unsere Seele reinigen. The sin you have purify your soul in obeying the truth. You believe the truth and you obey. Ihr glaubt der Wahrheit und ihr gehorcht ihr. That's how you clean your soul. So reinigt ihr eure Seele. Amen. Amen. And Isaiah 55:3 talk about your soul. Go there. Let's go there, please. Isaiah 55. Praise the Lord. Yeah. Verse 3. 3. He said, incline your ear and come unto me. Hear, and your soul shall live. He wants our soul to live. Er will, dass unsere Seele lebt und nicht tot ist. Is so dangerous for also eine tote children. Seele gefährlich ist für Kinder Gottes. Children, almost, you know, if you just see them, they have dead soul. Kinder Gottes haben tote Seelen. They fight those that just believe the truth. Sie kämpfen die Wahrheit haben. That soul will look at the flesh. Eine we see you wear a trouser. Tote Seele wird auf das Äußere schauen. We just know them. Long hair. So for them, it's all about outside. Es geht um das Äußere. Carpenter, God needs a carpenter to come and paint my body. Praise the Lord. Hallelujah. God is spirit. Gott ist Geist. He said we are to come to Him in spirit. Wir sollen im Geist zu ihm kommen. Believe in Christ. That, an Christus glauben. To Christ. So kommen wir zu Christus. Es geht nicht um das, was wir anziehen. Not about your body. Amen. Körper. Praise the Lord. Halleluja. Those that have that soul. Die Leute, die eine tote Seele no, haben. No, the man who go to church more than you. Sie gehen vielleicht sogar the mehr man who read the Bible more than you. Die mehr als du. But they never allow the truth to penetrate. Aber sie lassen nicht zu, dass die Wahrheit in ihr Herz geht. They are so blind. Sie sind blind. They study, but they never come to the truth. Sie lernen, aber kommen nicht zur Erkenntnis. They read and read and read, but they are lesen und lesen. A dead soul. Aber es ist eine tote Seele. Amen. Amen. Then number three, another kind of death, James 2. Go to James 2. Jakobus 2. James 2. Amen. Amen. Because I have been trying to come here since. James 2. Amen. Jakobus 2. Verse 26. 26. Praise the Lord. Hallelujah. For as the body without the spirit is dead, so faith without work is dead also. A body and a spirit. Der Körper und der Geist. Separated. Getrennt voneinander. Das ist tot. Amen. Amen. Your spirit, that is what the natural man called dead. Das ist das, was der natürliche Mensch tot nennt. And your spirit and your body. Und dein Körper und dein Geist getrennt sind voneinander. And that is the death people know today. But Adam was still alive. Aber Adam war noch was am Leben. The spirit was still inside sein Geist war immer noch in ihm. Amen. Amen. But the Bible said und die Bibel sagt, er war tot. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Then number four. 4. Luke 16. Lukas 16. The rich man, he had, is a form of death. Who get it? Lukas 16. You know, Lazarus was in heaven and the rich man was in hell. Lazarus war in der Hölle. Nee, Lazarus war im Himmel und der reiche Mann war in der Hölle. You know, these two people. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. That was another death. Das war eine andere Form von Tod. Praise Jesus. Amen. Amen. Amen. The Lord has given us opportunities to choose. Der Herr hat uns die Möglichkeit gegeben, uns zu entscheiden. Let us choose to believe him. Wir müssen uns entscheiden, an ihn zu glauben und uns nicht zu beschweren. Let us choose to believe him. Uns entscheiden, an ihn zu glauben. He said, whatever comes to you, was immer it's not kommt, what is not common. It's not what other people don't have. Nichts Außergewöhnliches. But stop looking at those things. See him. Aber hör auf, diese Sachen zu schauen, sondern Amen. Schau auf Jesus. It is your choice to obey him or es ist deine Entscheidung, ob du ihm gehorchst oder missachtest. It is your choice to complain or to say thank you. Es ist deine Entscheidung, ob du dich beschwerst oder dich bedankst bei Jesus. It is your choice to choose, you know, your choice to believe him or to doubt him. Du glaubst oder ihn zweifelst. It is your choice to fear, to have fear or to have faith. Oder glauben hast. You choose. Du entscheidest. Amen. Amen. It is your choice to cry. Es ist deine Entscheidung, ob du weinst. Or to take authority over oder ob du Autorität nimmst. Über diese Probleme. To keep on crying. You know Moses was crying. Mose hat geweint. You know before the sea he was crying. Vor dem Meer hat er geweint. And God said, why are you crying unto me? Und Jesus why don't hat gesagt, you do something? Weinst du? Weshalb tust du nicht etwas? He said, Pharaoh, they are coming. Look, I'm, you know, you choose to believe it. Du entscheidest, and du ihm glaubst. Und over situation. Und Autorität über Situation Amen. Zu nehmen. You know, Ruth have to choose to believe. Ruth muss sich entscheiden zu glauben. You know, Ruth. You know, the running it, what do you call it, Opa. You know, have to choose your, she choose the other side. Ihre, did not go with Naomi. Ihre Schwägerin hat sich gegen Naomi sozusagen Amen. Entschieden und ist zurück zu ihrem Land gegangen. You know, different choice. Jeder hat unterschiedliche Entscheidungen getroffen. The woman with issue of blood have to choose. Aber die Frau mit den Blutungen hat auch eine Entscheidung getroffen. The doctor has said es, auch wenn der Arzt not do anything. Oder die Ärzte gesagt haben, Amen. Es ist unmöglich, you know, nothing is possible any longer. You know, hat sie sich entschieden zu you glauben. Know, to have bank is our rest. Für viele von uns ist die Bank unsere Ruhe. Rest. Dinge sind unsere Ruhe. No, Besitz ist unsere Ruhe. Aus der Erde sagst du unsere Ruhe. Lass zu, dass Jesus deine Ruhe Amen. Ist. Amen. Halleluja. No pain to be your rest. Der Schmerz sollte nicht deine Let Ruhe sein, sondern der Herr sollte deine Ruhe sein. Die Frau mit den Blutungen hat eine Entscheidung getroffen. Wenn ich ihn berühren kann, dann bin ich geheilt. You know, Jesus was not ashamed. Jesus hat sich nicht geschämt. To see this woman alone here. To see this woman alone here. Heal, heal, healthy. Good. You know, how many of you are here now? Hier sind viele Leute zum Beispiel. Wenn nur eine Person davon geheilt ist und alle anderen nicht geheilt werden, schäme ich mich nicht dafür. Wieso? Weil es nicht um meinen Glauben geht, sondern um euren. Und Jesus hat das bewiesen hier bei dieser Frau. Diese Frau musste sich entscheiden. Ich möchte ihn berühren. Und Jesus hat gesagt, dein Glaube hat dich geheilt. Amen. Alle anderen haben ihn auch berührt. Aber nicht mit der Hand des Glaubens. Nur diese Frau. Und Jesus hat sich nicht geschämt zu sagen, du bist geheilt. Praise the Lord. Halleluja. You know, sometimes not even depending on the church you go to. Manchmal kommt es sogar nicht mal auf die Kirche an, die du besuchst. No, it depends on you also. Und es kommt auch auf dich Amen. An. Amen. Because you can't go to a living church. Du kannst zu einer lebendigen Kirche gehen und niemals glauben, was dort gepredigt wird. Who understand? You can go to a living church and never believe the message. Sein, du glaubst die Predigt nicht. You know, you are just there. Du bist einfach nur da. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Don't make Thomas' choice. Triffe nicht die Entscheidung von Thomas. Thomas war hinter Tatsachen her. Erst wenn ich es sehe, dann glaube ich es. The supernatural fact is die übernatürliche Tatsache ist das, was Christus für uns möchte. Ihn glauben, auch wenn nichts funktioniert. Don't deny him, please. Und nicht ihn nicht verraten. Until I am pregnant, until I don't see my period anymore, I don't believe I'm pregnant. Meine Tage nicht mehr ab, dann glaube ich, dass ich schwanger bin. Aber dann wirst du es auch niemals haben. That's not his system. Das ist nicht dein System. That is not his world. Das ist nicht seine Welt. In the natural world, yes. In der natürlichen Welt, ja. In his world, it's not like that. Aber in seiner Welt funktionieren sie nicht so. Until the last uterus come, it will never work. Erst wenn man nicht auslacht, wird es funktionieren. Are you pregnant? Yes, I'm pregnant. Since so lange bist du schon schwanger? Seit letztem Jahr immer noch? I've been pregnant since last year. Seit letztem Jahr. I don't know when I'm going to deliver. Ich weiß nicht, wann ich das Kind bekomme. You know, people will laugh you. You know, Leute werden dich auslachen. Amen. Amen. I am believing who you cannot see. Aber ich glaube an das, was du nicht sehen kannst. I've been pregnant since 3 years ago. Ich bin schon seit 3 Jahren schwanger. Amen. Amen. You know, I've told you the story of a woman with a goiter. Ich erzähle diese Zeugnis mit der Frau mit dem Tumor. This woman came into the church and said, "Praise the Lord that I'm here." Die Frau hat bei so einer Konferenz, die jährlich stattfindet, immer wieder als Zeugnis gegeben, dass sie geheilt ist. You know, this goiter was there. Everybody can see. Aber jeder konnte diesen Tumor sehen an ihrem Hals. And you know, this woman. No, that everybody can see. Ich war wusste auch, dass but she believes she, is, she you, was already dass here. Sie geheilt ist. Oh, Daddy. And that is how it functions. Yes, no other way. Auch. Und es gibt keinen anderen Weg. God's children, they are so ashamed. Aber Kinder Gottes schämen sich. I'm ashamed to say schämen I am already here. Zu sagen, dass when, sie I don't, when I'm not here. Wenn sie für sich keine Beweise then haben. Then you are still in the flesh, you are not in the spirit. Immer noch im Fleisch to never work. Und es wird niemals funktionieren. His kingdom does not function mein that Königreich way. Funktioniert nicht so. When we, this house, how we got it. How we are here. Wie wir in diesem it Haus also war durch den Glauben an Christus. Believing we have it when we don't even have any house to go to. We started packing up everywhere full of cartons. Zu haben, den Herr, the experience we all das Haus zu haben, ohne das Haus zu no sehen. House to go to. We couldn't go in our flat. They ja, said we also, are going out. They said where is the place? We did not even know where to write. Praise the Lord. Hallelujah. They gave us funds. To feel. Because we don't, we believe, if you believe, don't give God time. Don't allow time to deceive you. Don't allow the fact of the nature of our to deceive you. Lass nicht zu, dass die natürlichen Tatsachen dir etwas vormachen. Oder dass du anfängst, Gott ein Limit zu geben und zu sagen, ja, wenn du es in 3 Monaten nicht machst, dann mach es auf meine Weise. Und nach dem zweiten Jahr ist diese Frau wieder zur Veranstaltung gegangen. Und es hat immer noch nichts, es hat sich physisch gesehen immer noch nichts getan. Der Tumor war immer noch an ihrem Hals. Und sie sagte, okay, let us just leave her. Then the other year. Und im dritten Jahr ist es wieder passiert, hat sie wieder das Zeugnis gegeben. Hilft mir, den Herrn zu danken, dass dieser Tumor weg ist. Then the fourth time they said, ah, Pastor, you have to question this woman. Und this woman is telling die Leute fingen dann an, wütend zu werden, zu sagen, ja, wieso erzählt sie die ganze Zeit Lügen im Namen von Gott und. Man sieht doch den Tumor, was soll das? Sie kommt jedes Jahr wieder und erzählt diese Lüge und schämt sich noch nicht mal. Und diese Frau hat dann gesagt, ihr glaubt nicht, dass ich geheilt bin. Ihr glaubt es ja erst, wenn ihr es seht. Dann hat die Frau gebetet, Herr, ich muss es nicht sehen, bevor ich es glaube. Aber wegen den Menschen. Und dann war dieser Tumor so einfach weg. Und dann fingen die Leute an zu schreien. Es ist wie Kupfer und Elektrizität. Elektrizität kann nicht durch Holz geleitet werden, nur durch Kupferrohr. Und so ist das Königreich von Christus. Es funktioniert, indem du glaubst. Und du nicht zulässt, dass dich jemand ausredet. Aber wir wollen eben nicht ausgelacht werden. Und deswegen stehen wir uns im Weg. Wenn wir uns selbst sehen, werden Dinge nicht funktionieren. Wieso sehen wir nicht Jesus und seine Wahrheit? Denn er sagt, Himmel und Erde werden vorübergehen, aber mein Wort wird nicht vorübergehen. Halleluja. Let us learn to believe. Lasst uns lernen, an ihn zu glauben. Amen. Amen. We close with you. Amen. Amen. Praise Jesus. Halleluja.